In einem warmen Sommernacht, es war so kurz vor drei. Ja, dieser Abend war für uns noch lange nicht vorbei. Wir sahen unsere Lieder und hatten sehr viel Spaß. In unserem schönen Park, da saßen wir im Gras. Die Stimmung war am Kochen und das Licht wieder war dran. Da kommen diese Spießer und das Blaulicht geht schon an. Für die öffentliche Sicherheit, wir sind in Gefahr. Für die Sicherheit und zur Ordnung, wir sind in Gefahr. Für die öffentliche Sicherheit, wir sind in Gefahr. Für die Sicherheit im Park. Sie stiegen aus den Autos und kamen auf uns zu. Dass sie nicht Freund und Helfer war, das aber nur zu gut. Der Brüll im Allgemeinen sind nicht mehr mit einem Gatschreck. Auf dem wir gerade saßen und dann schickten sie uns weg. Den Kunden sie uns nannten, um uns dort zu vertreiben. Der Platz für uns so lächerlich, wir können es kaum beschreiben. Für die öffentliche Sicherheit, wir sind in Gefahr. Für die Sicherheit und Ordnung, wir sind in Gefahr. Für die öffentliche Sicherheit, wir sind in Gefahr. Für die Sicherheit im Park, Gefahr.